Zur Begrüßung des zweiten gelungenen Testschusses der interkontinentalen ballistischen Rakete vom Typ H-14 der DFRK gab der Landesvorsitzende der Fortschrittlichen Volkspartei Nigerias, Damian Ogbonna, gemeinsamer Vorsitzender des Internationalen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Pakdusan 2017 und Vorsitzender des Afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk am 2. August eine Stellungnahme ab.